Erstmal vielen Dank für das gegebene Wort. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also manchmal wird das auch mal ein bisschen langsamer sein oder muss ich mal nachdenken über ein Wort. Ich hoffe, das wird ja kein Problem sein. Ja. Sagen Sie jetzt noch. Also bei uns in Flandern gibt es eigentlich schon lange diesen Kampf gegen Islamisierung und eigentlich auch im Allgemeinen den Kampf gegen Massenimmigration. Das hat sich bei uns schon ein bisschen früher als in die anderen europäischen Staaten aufgestartet, weil wir, ich denke, ein bisschen weniger mit komplexen, wir haben ja weniger Komplexen als zum Beispiel Deutschland, wenn es auf Identität kommt. Wenn wir über einen Kampf sprechen oder Widerstand, dann muss man immer noch die Frage stellen, wogegen man kämpft und wofür man kämpft. Und vor allem möchte ich auch erstmal schauen, wo das Problem hinkommt. Und das Problem mit Islamisierung findet bei uns in Flandern und ich denke in ganz Westeuropa seinen Ursprung in die Immigration. Wir fangen erstmal an mit Immigration in Flandern zwischen die Jahre 1920 und 1945. Da gab es schon mal eine große Anzahl von Immigration Richtung Flandern für Arbeit. Aber das kam von Osteuropa, das waren Polen, das waren Tschechen, Slowaken, das waren Jugoslawen, die kamen aus Ungarn, die kamen massal zum Arbeiten. Und es ist so, dass eben in 1938 4% von die ganze belgische Bevölkerung von ausländischer Herkunft war. Aber sehr viele Probleme hat das damals nicht gegeben, weil man so doch eine gemeinsame Identität hat. Man hat noch europäischen Brauchtum. Aber trotzdem 4%, das war damals doch schon viel. Dann, 1945 gab es plötzlich ganz plötzlich viel Emigration. Und dann ab 1945 ist recht die Massenimmigration hat die angefangen. Erst nochmal mit Italienern, da war die Immigration auch für Arbeit und war das eigentlich ganz normale, sage ich mal, europäische Immigration. Die Italiener waren mit fast 50% die meisten und haben auf 3 Jahre Zeit fast 77.000 Migranten hier geschickt in Flandern für Arbeit in die Gruben. Das hat gedauert bis 1956, wenn eine große Grubenkatastrophe sich vorgetan hat in Marcinel. Da hat eigentlich für Flandern vor allem die Elende angefangen. Denn da hat der italienische Staat gesagt, wir schicken unsere Arbeit nicht mehr Richtung Flandern. Wir halten die lieber hier, wo die sicher sind. Und da hat dann Belgien gesagt, ach, unsere eigenen Leute, ja, die können ja gar nicht arbeiten. Wir müssen unbedingt Arbeiter haben und brauchen die aus Marokko und der Türkei. Und da haben die bilaterale Verträge gemacht mit Marokko und der Türkei, wobei in auch wieder 3 Jahren mehr als 130.000 Vergönnungen gegeben würden an Marokkaner und Migranten. Das hat ja alles gedauert, das waren ja Gastarbeiter, das wurde so verkauft, als ob die nicht lange bleiben sollten und dass die nur für Arbeit da waren. Das war ja nicht so. Ab 1974 kam ja die Ölkrise und hat den belgischen Staat entschieden, mal aufzuhören, mit noch mehr Migranten für ökonomische Gründe hierher zu holen, aber doch für diejenigen, die hier waren, eine Regularisierung zu versehen und Wiedervereinigung von Gesinnen zuzulassen. Das hat natürlich als Effekt, dass man schon sehr viele Migranten hier hatte und dass dazu noch ja, das Dreifache kam, denn all die Gesinne, die sind ja nicht so klein. Und es ist sozusagen, ab 1980 bis 2000 haben sich in Belgien die Migrationsziffern nicht geändert. Also die Immigration und Emigration sollte ungefähr gleich sein, wo ich zu bemerken muss, dass sobald man die belgische Identität, die belgische Passport bekommt, dass man aus die Immigrationsziffern verschwindet. Also da kann man dann nichts mehr von zurückfinden. Nach 2000 gab es nicht mehr so diese große Arbeitsimmigration, weil das schwieriger und schwieriger wurde. Und haben die Immigranten alle angefangen mit Asylanfragen. Und bei uns waren das in das Jahr 2000 240.000 auf einem Jahr, was für uns kleines Land doch sehr viel ist. Natürlich haben wir auch eine ganz tolle Prozedur. Wenn man reinkommt ins Land und man fragt Asyl an, ist man ab dann sowieso legal ins Land. Solange die Prozedur dauert, ist man eigentlich ganz legal da und dann wird ein positiv oder ein negatives Ergebnis bekannt gemacht und folgt eine Identitätskarte oder die Ausweisung. Aber da ist jetzt auch das Problem, dass bei der Ausweisung scheinbar nur 1% tatsächlich ausgeführt wird. Also ganz viele verschwinden in Illegalität und bleiben hier. Das ist also kurz eine Geschichte von wie die Immigration bei uns nur angewachsen und angewachsen ist über die letzten 60 Jahre. Und dazu kommt, dass Flandern auch nach 1945 ein Identitätsvakuum hat. Es war nach dem Krieg für alle politischen Parteien sehr bequem, um mal zu sagen, dass Nationalismus Schuld hat an alles. Und was erstmal sehr bequem war, um einige Rechnungen zu verebnen oder politisch Gewinn daraus zu schlagen, ist bei den Kindern und Kleinkindern ausgewachsen zu ein dogmatisches Denken. Das größte Beispiel ist die Mai 68 Generation, die mit die ganzen Flower Power dafür gesorgt hat, dass jetzt Wörter so wie Rassismus und Faschismus einfach Diskussionstöter sind. Man redet mit einem, der identitätsbewusst ist, und man braucht nur Rassist oder Faschist oder egal was oder Nazis zu scheinen und die Diskussion ist tot, egal welche Argumenten ins Spiel sind. Das ist von linker Seite. Von rechter Seite gibt es auch noch den großen neoliberalen Einfluss. Wir sind ja kein Menschen mit eigener Identität oder eigener Roots. Um so zu sagen, wir sind ja alle Konsumer. Also Identität ist nur wichtig, wenn man hier einen italienischen Salat will verkaufen in einem Kreis, wo viele italienische Migranten wohnen. Also jetzt sollten wir eigentlich so den Traumwelt von Liberalen und Sozialisten haben. In Realität ist es anders. Die Bevölkerung konsumiert, so wie erwartet eigentlich, und hat Angst, um Faschist und Rassist genannt zu werden. Aber die Migranten, die angekommen sind, ja, die haben all diese Komplexe nicht mitgenommen. Die sind ja damals noch aufgewachsen in ein Land, wo es nicht strafbar ist oder wo man nicht fremd angeguckt wird, wenn man seine eigene Identität wirklich belebt. Und das ist meiner Ansicht der Basis von das ganze Problem. Kommen wir an mit Islam in Westeuropa. Der Islam ist mehr als nur eine Religion. Warum haben wir mehr Probleme mit Islam, dann eine Religion, so wie Buddhismus, die Hare Krishna Bewegung oder die rezent erkannte Religion von das fliegende Spaghetti Monster in die Niederlande. Und warum kann das Christentum in Westeuropa wohl überleben und Islam gar nicht? Wenn das Christentum in die ersten Jahrhunderte nach der Geburt Christi hier reingekommen ist, hat die meistens die Brauchtümer, die hier schon waren, und die Festtage, die hier schon waren, übernommen. Also man hat eigentlich die Religion angepasst an dem Brauchtum von das Volk, das hier schon war. Bei den Islam, die eigentlich ganz genau auch ein Eroberungsgottesdienst ist, bleibt das ganze Charakter von diesen arabischen Welt behalten. Denn die Araber kommen alle mit. Und damit kommt man plötzlich auch an Festen, die gar nichts mit unserem kulturellen Brauchtum zu tun haben, so wie das Zuckerfest oder ein Kalender, der auf dem Mond basiert ist, nicht auf der Sonne. Und kommen die auch mit ein eigenes Gesetzbuch, die Scharia. Also das bringt schon einen Clash. Es ist schon mehrmals in Flandern gesagt von verschiedenen politischen Parteien, der Philipp de Winter hat es auch mal gesagt, ein gut integrierter Muslime ist kein guter Muslime. Weil das einfach nicht geht. Man kann in Flandern nicht reinkommen und sagen, ja, ich bin jetzt hier, ich arbeite hier, ich spreche die Sprache ein bisschen, ich bin jetzt ein Flamme. Das ist so wie ein Pferd, das ins Wasser springt und sagt, ich bin jetzt ein Fisch, ich darf jetzt auch Fliegen essen. Also, es muss ja auch nicht so sein, wenn jemand zu einem Land immigriert, muss man nicht völlig integrieren. Also ich glaube, es ist für Nationale selbstverständlich, dass ein Mensch treu ist an seine eigene Identität, an seine eigene Roots. Denn jeder Mensch braucht eine Antwort auf die uralte Frage, wer bin ich, was tue ich hier und warum bin ich hier? Die erste Frage wird beantwortet durch Identität, die zweite meistens durch Religion. Das einzige Problem zurzeit ist, dass Westen, Europa und auch Flandern hat damals um ökonomischen Gründe eine große Anziehungskraft auf die Migranten gehabt. Die hat nur keine Leitkultur gehabt, nicht genügend Identität, um mal zu sagen, jetzt bist du hier zeitlich und passt du dich an, wie wir leben und danach zurück. Oder für ein kleines Anzahl, die bleiben können. Dabei sprechen wir über 1% oder so, nicht die ganz große Menge wie jetzt. Aber es gab natürlich nichts, um nachzu zu integrieren. Wenn man selber einer sehr identitätsbewusst ist, dann sagt man doch auch nicht, ja, ich möchte ja gerne alles aufgeben, um jetzt ein anonymer Konsumer zu werden, die selber auf die Knie geht, wenn jemand anders vorbeikommt. Da ist es ganz normal, dass die so reagieren. Also von daraus gibt es für mich keine Überraschung, dass die einfach sagen, wir sind hier, wir können weitermachen, wie wir zu Hause gemacht haben, aber mit ein bisschen mehr Kohle. Und in einigen Jahren ist das alles doch von uns. Denn es war ja auch noch Gaddafi, der in, ich glaube, 1974 gesagt hat, wir werden das Westen übernehmen durch die Bauche unserer Frauen. Jetzt auch mal kurz bei Islam, um da ein bisschen mehr den Fokus aufzulegen. Wobei gibt es jetzt die meisten Probleme? Das ist bei der salafistischen Bewegung. Nicht, dass es so wichtig ist, um alle Strömungen zu kennen, aber diese ist doch die meistwichtige, wo auch die meisten Dschihadis aus fortkommen, die sehr strikt die Koran und Sunna, den Brauchtum von den Islamiten nachleben und auch am meisten aggressiv sind. Aber weil die so aggressiv sind, die Salafisten, ist deswegen die ganz große schweigende islamitische Masse von Islamiten, die meistens auch friedsam sind, freigesprochen? Nein, gar nicht. Denn es ist in diesem Kreis, dass die Radikalisierung auch meistens stattfindet. Ein schönes Beispiel davon ist in Brüssel. Wir haben Salah Abdeslam, der hat in Frankreich, in Paris, mitgemacht mit einem Attentat am, wann war es schon wieder? Ja. Also der hat damals mitgemacht, hat ohne Probleme die Grenze wieder überquert und hat sich und ist in Brüssel nach seiner Wohnung gegangen und hat da einige Wochen nur noch normal gelebt. Das war ja ganz normal. Das ganze Viertel hat nur geschwiegen. Der war ja wieder zu Hause und keiner hat gesagt, hey, der war ja doch in Frankreich mit bei den Attentat. Nö, die haben einfach gesagt, ja, das war sehr schlimm. Aber ein Kamerad Muslime verraten, nein, das machen wir nicht. Also, das ist ja auch den gefährlichen Grundstrom. Wie reagiert die Politik darauf? Es ist eigentlich ganz leicht zusammenzufassen, die Liberalen, die Christlichen, die Sozialisten und vor allem auch die Grünen, die sagen, ja, es gibt ein Problem, aber das Problem kann ja doch nicht von den Migranten kommen. Ja, das Problem, das soll mal bei Flans Block und Flans Belang liegen und all die anderen Rassisten, die Migranten gar nicht so gut empfangen haben damals, wenn die hier reingekommen sind. Es ist nur von politischen Parteien, bei uns Flans Belang, die wirklich sagt, es gibt ein Problem und das Problem liegt nicht bei uns, das Problem liegt bei all den Migranten, die reingekommen sind, die niemals integriert sind, die niemals etwas machen haben müssen, um sich anzupassen oder wenn die etwas Schlechtes gemacht haben, auch niemals zurückgeschickt worden sind. Da liegt eigentlich das ganze Problem. Also von Politik her ist es eigentlich ja, so wie in Deutschland. Also da kann man nicht, die suchen nicht nach die wirkliche Ursache von dem Problem und können deshalb auch nicht mit einer richtigen Antwort kommen. Dann die Medien. Die Medien sind ein schönes Vorbild von der Mai 68 Generation, die sich selber bekrönt haben zu progressive Behüter von, ja, von was ihr alles zu sehen bekommt und dass das auch schon zensiert ist. Ich habe schon mal öfter mitgemacht mit einer Aktion oder einer Demonstration, wobei man eine sehr ordentliche Demonstration hatte, aber plötzlich irgendwo am Ende eine Schreierei, wobei der Journalist selber einen Stein geworfen hatte, um doch mal schöne Bilder zu haben. Und das wird dann, das erscheint dann später am Abend, dass man sagt, ja, war ja gar nicht so. Auch die haben dieselbe Problem, die erkennen gar nicht, die Ursache des Problems und suchen jedes Mal bei jedem Attentat und bei jedes Problem eine andere Ursache, aber es wird ja doch schwieriger und schwieriger. Dann kommen wir bei den Wesentlichen, also dann kommen wir eigentlich bei der Widerstand gegen die Islamisierung von aus, was ich nenne, die flämische Bewegung. Man kann es nicht wirklich eine Parteinummer oder eine Organisation, die flämische Bewegung ist eine Vielfalt von Organisationen, von Leuten über Parteigrenze hin. Und ich werde hier kurz mal die drei wichtigsten besprechen. Zuerst haben wir Pegida Flandern. Was Pegida ist, muss ich ja gar nicht erklären, denke ich. Das ist ja nur zum deutschen Vorbild gegründet. Ist ja auch von verschiedenen flämischen Organisationen gegründet, um über alle Grenzen hin Leute zusammenzubringen für dieses Zweck. In Realität bleibt es bei uns in Flandern eigentlich nur sehr klein. Also wenn Pegida aufruft für eine Demonstration oder eine Aktion, sind es maximal 500 bis 1000 Leute, die kommen. Also das bleibt ziemlich klein. Haben wir ja auch zu danken an die Nationalisten von der Partei NVA, die Neuflämische Allianz. Die nennen sich selber Nationalisten. Die liefern auch den Bürgermeister in Antwerpen. Und wenn es damals die erste Pegida-Demonstration gab, hat der Bürgermeister direkt einen Polizeikordon von 500 Polizisten rund um der Demo gesetzt, hat alles abschließen lassen. Und jeder Demonstrant konnte nur raus, wenn er seine Identitätskarte abgab, und bekam nachher eine Geldstrafe von 250 Euro wegen Ordnungsverstörung. Das war also der erste Pegida-Demo. Das ist ja natürlich nicht so gut als erste Aktion, um mehr Leute zu ziehen. Dann hat man Vorpost. Vorpost ist bei verschiedenen von euch kein Unbekannter, habe ich schon vernommen. Das ist eine ganz niederländische nationalistische Aktionsvereinigung, ganz niederländisch heißt in diesem Fall, die setzen sich ein für Flandern, für das flämische Charakter, sind anti-Islam, anti-königlich, europakritisch, aber möchte im Endeffekt eine sehr nahe Zusammenarbeit oder schon Anschließung mit den Niederländern. Aber die sind schon sehr, sehr aktiv. Dann hat man Vlaams Belang. Diese Partei in 1978 gegründet. War erst bekannt unter dem Namen Vlaams Blok. Und hat als erstes Ziel die flämische Unabhängigkeit raus aus Belgien. Das zweite Punkt, wobei die 1991 wirklich durchgebrochen sind, ist natürlich auch das Migrationsthema. Und ich glaube, Philipp de Winter ist auch ins Ausland mehr bekannt für seine Immigrationsthematik, denn für sein flämisch-nationale Reden. Wie sehen jetzt die Aktions- und die Bildungsabenden alle aus? Zuerst haben wir Aktion. Es ist ja wichtig, dass man gesehen wird in der Straße. Muss ja nicht immer von Medien aus gefilmt werden, aber die Leute müssen sehen, dass ihr da seid. Das kann ja mit Flyer, das kann ja mit so einem großen Tuch. Man muss nur immer da sein, wo es etwas gibt. Zum Beispiel, es gibt da ein Bild, wobei Vorpost vor einigen Wochen noch Aktion geführt hat für das Themapark Plopsaland. Das ist ein Bild von meiner Studentenvereinigung. Noch ein bisschen weiter. Nee, das ist noch ähnlich. Ja, zum Beispiel hier, Plopsaland hat vor 2 Wochen entschieden, ja, die armen muslimischen Frauen, die müssen ja auch doch eine Schwimmstunde bekommen, dass die in Burkini untereinander schwimmen können. Ja, dann ist es auch wichtig, dass man direkt da ist, dass man da steht mit Pamflette, dass die Leute schon mal sehen, hey, was passiert hier. Auch und vielleicht genauso so wichtig wie Aktion. Ja, das war ja auch ein Vorpost-Demo, der war zu witzig, um nicht zu fotografieren. Meistens, ich kann das nur anraten, also der Demo dauert so ungefähr eine Stunde. Meistens ist es auch sehr, sehr locker, sehr, sehr witzig. Solche Figuren, so wie jetzt der Prophet ausgebildet, das bringt schon Andacht. Das möchte man haben. Wenn man muss sich selber auch nicht immer so au sérieux nehmen. Sonst kommt man zu hart über. Dann, fast genauso wichtig sind Bildungsabenden. So wie hier jetzt an dieses Wochenende macht, brauchen die Leute zu wissen, worüber alles handelt, wogegen man protestiert und vor allem auch, wofür man protestiert. Das ist sogar noch wichtiger. Man muss nicht immer von Bauchgefühl ausgehen und wenn man jemanden in einer Demo oder so interviewt, ist es immer toll, dass er auch etwas sinnig sagen kann. Aber das Beste, und weiß ich schon aus Erfahrung, in einer Demo ist zu sagen, ist direkt zu verweisen zu Presseverantwortlichen. Das nur als Tipp. Dann, Aktion und Bildung sind wichtig, aber natürlich nicht jeder kommt auf, nicht jeder guckt jede Abend in seine Straße. Die meisten gucken TV oder lesen Artikel aufs Internet. Dabei ist es auch wichtig, dass man natürlich die traditionellen Medien meistens eher als Gegner hat, denn als Mitstander. Dabei sind bei uns zwei wichtige neue Medien entstanden. In Flandern gibt es vor allem React, das ist eine Internetseite rechtsaktuell. Die berichten selber, haben auch eigenen TV, schreiben selber Berichten, teilen die massal übers Internet, über Facebook, über Twitter, über alle sozialen Medien. Und die Artikel, die sind ja, darf ich sagen, auch wirklich gut geschrieben. Auch mit Humor erreicht man sehr viel. Also das geht schneller rund als einen Text von 500 Linien. Manchmal, es kann ja ein bisschen provozierend sein, aber es wird gelesen und damit kann man die Diskussion öffnen. Also bei uns hat man dann vor allem React. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Artikel von React. Das geht ja jetzt über den Osama Attar. Der war ja auch Attentater bei den Anschlägen auf Zaventem. Hat ja jahrelang in Irak, in Bagdad, ins Knast gesessen wegen Waffenanlieferung. Hat er sein Roommate war Abu Bakr el-Baghdadi. Aber trotzdem fanden unsere politischen Vertreter und auch Amnesty International es vor einigen Jahren ganz nötig, um den wegen humanitäre Gründe wieder nach Belgien zu holen, habe große Petitionen gemacht und alles und es hat geklappt, der ist wieder da, ja, und jetzt ist er wieder in die Nachrichten. Aber darüber liest man gar nicht so viel, bei Rechtsaktuell bekommt man den Primär. In Holland hat man so auch etwas Ähnliches. Bond heißt das, die haben ein Rosenmikrofon und sind meistens immer da, wo es Krawalle gibt oder so. Da laufen die rund mit den Kamera zum Beispiel in Den Haag, in Migrantenviertel. Meistens, die sind ja ein bisschen weniger objektiv, muss ich mal sagen. Die locken ja auch manchmal ein bisschen Aggression aus. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass es auch solche Medien gibt. Zum Schluss ist es auch wichtig, dass jede einzelne Person etwas machen kann. Sei es auf Facebook, auf Twitter. Soziale Medien sind wichtig. Diskussionen da oder auch in der Straße sind ja immer wichtig. Man kann ja mit einem Stein pro Tag die ganze Bettung eines Flusses verlegen, wenn man es nur genügend Zeit gibt. Nur mit sozialen Medien muss man auch ein bisschen aufpassen. Man ist da scheinbar anonym, aber kann nachher als ein digitales Archiv auch gegen dich verwendet werden. Also immer, was du schreibst, musst du unterbauen können. Nicht einfach blöd weg, ja, alle Migranten sind scheißen. Ja, das ist ja gar nicht unterbaut. Kann ja sein, dass die alle scheiße sind, aber man muss einige Argumente anbringen. Was bringt die Zukunft? Das ist jetzt die Frage. Wird in Flandern unter Anfeuerung von diesen Aktionen und Artikeln und ja, noch viel größer, ganz Europa wach werden? Und wenn die wach werden, wird sie auch noch zeitlich sein oder wird es zu spät sein? Das ist einfach die Frage. Aber was wir machen können, was wir in Flandern machen, das ist einfach die Leute schon warnen und ein gemeinsames Front bilden, für wenn es so weit kommt. Denn ich denke, in einigen Jahren wird es auch so weit sein. Das ist keine Frage mehr von, ob es überhaupt dazu kommt. Das ist nur eine Frage von, wann es kommt. Ich denke.